Erblassen. Ein komisches Wort ist das, denn nicht Erbleichende sind damit gemeint, wie ich lange glaubte, sondern Verstorbene, die eine Erbschaft hinterlassen haben. Aber eigentlich stimmt beides, weil wir am Ende doch unweigerlich blass werden, bevor wir etwas hinterlassen können. Logisch, oder? Heute fühle ich mich wie die kleine Eule auf dem von Esther gezeichneten Adventskalender. Aus meinem brüchigen Körper herausschauend wie aus einem alten Baum. Außer, dass der stabil dasteht, nur stärker geworden ist mit den Jahren. So will ich auch sein, die Eule und der Baum und die, die sich's ansieht. Den Kalender habe ich beim Aufräumen gefunden, nur das Eulenfenster war offen. Ich hatte das vorher nie angesehen. Dass ich Esther nicht gerecht geworden bin, dass ich sie verpasst habe in so vielem, das macht mich elend. Auch unseren Kindern gegenüber habe ich dieses Gefühl, aber da wird doch noch weiter gelebt, können Liebe und Aufmerksamkeit manches heilen. Und ich vererbe ihnen das Che, mein Grundstück, mit allem, was bisher geschafft wurde und dem, was noch zu tun ist. Sich als Hüterin des Landes zu sehen, als Steward statt als Eigentümerin, anders geht es überhaupt nicht. Die Repräsentation des Einzelnen wird ersetzt durch das Gespräch untereinander, auch interspeziär. Eine Seele könne es nicht geben, las ich neulich, da wir von Algen und Pilzen abstammten und es doch unwahrscheinlich sei, dass sich die Seele erst im Verlauf der Evolution entwickelt habe. Wann denn? Warum? Und dass Algen eine Seele haben, wolle man doch nicht im Ernst behaupten. We are Stardust, sang Johnny Mitchell im Song Woodstock 1970. Was brauchen wir da noch eine Seele? Zufällig bin ich bis jetzt verschont, schrieb Bertolt Brecht. Nischenbewohnerin im allgegenwärtigen Krieg, geborgen wie das Kind unter dem Tisch, bei herabgezogener Tischdecke, während draußen die Nazis marschieren. Ich möchte das Beste daraus machen, zum Beispiel ein Wildlife Refuge anbieten, eine Zuflucht für wildes Leben. Der Wunsch, Gutes zu tun, Betonung auf tun, denn machen ist wie wollen, nur krasser, hat gar nicht mal moralische Gründe, sondern besteht im instinktiven Bedürfnis nach Ausgleich, nach Heilung und Bewahrung, im Hunger nach Gerechtigkeit. Die Hoffnung auf wohlwollendes Gedenken spielt natürlich mit. Gedenkt unserer mit Nachsicht, bat Bertolt Brecht in An die Nachgeborenen. In seinem Fall gar nicht so einfach, denn ein Gespräch über Bäume, das er angesichts aller Untaten für fast ein Verbrechen hielt, wäre angebracht gewesen. Es ist ein gutes Gefühl, etwas zurückzugeben, Ordnung zu hinterlassen, nicht Müll. Wenn es dann doch kaputt gemacht wird, liegt das außerhalb meiner Zuständigkeit. Einen kleinen Food Forest würde ich gern noch pflanzen, oben auf dem Ödland, mit dem, was dort wachsen kann. Haselnuss, Holunder, Brombeeren, Schlehen, wilden Kirschen.